Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. Wir bringen heute Abend ein Hörspiel des italienischen Radiomachers Edalberto Fei, der 1999 für die Fellini-Adaption Fuori Programma Numero 7 den Prix Italia bekam. Der Held in seinem neuen Stück ist Duccio, 49 Jahre alt, Steuerberater in Siena, verheiratet, 5 Kinder. Duccio braucht dringend ein Wochenende für sich allein. Er will ein ganz spezielles Gespräch führen und kann keinen Menschen um sich herum gebrauchen. In Siena, an einem Regentag. Hörspiel von Edalberto Fei. Jetzt hör mal, Martha, ein bisschen allein sein kann nur gut tun. Zu essen ist auch noch da. Ich gehe jetzt erstmal wieder schlafen und dann sehen wir weiter. Aber versprich, dass du morgen nachkommst. Ja, sicher. Ganz sicher. Wir sehen uns morgen. Versprochen? Oh, ich bitte dich. Gleich morgens? Das weiß ich noch nicht. Jetzt fahr mal los, es regnet schon. Ciao. Ciao, Kinder. Ciao. Ciao. Ciao, viel Spaß. Ans Meer, um Gottes Willen. Und dann noch bei Regen. Kein ruhigerer Ort heute als Siena. Kein Mensch mehr in der Stadt. Ich jedenfalls mache jetzt Urlaub im Bett. Eine Provinzstadt, die Ruhe des Festtags und des Regens, das Haus leer für einen Tag, himmlischer Frieden. Erinnerst du dich, was du dir als Junge selbst versprochen hattest? Dass du... Schweinerei! Verdammte Schweinerei! Jetzt hab ich endlich mal von ihm geträumt. Das ist mir seit Jahren nicht passiert. Es weckt mich weder das Telefon noch die Kinder, der Postbote, der Wecker. Und da muss ausgerechnet... Das Glas vom Fenster ist kaputt. Na, mir bringt das bestimmt Unglück. Oh! Ja? Ach, Sie sind's. Ich dachte, Sie wären schon abgereist. Nein, nichts Schlimmes. Ich habe mir den Finger geklemmt. Nein. Ich habe alles. Danke. Ja, gute Reise. Wozu haben die Nachbarn ein Haus in den Bergen, wenn sie dann hier bleiben? Man kann nicht mal in Ruhe schreien an einem Sommersonntag zur Mittagszeit. Gleich Scherereien. Als hätten sie es auf mich abgesehen. Ja? Nein? Nein, das muss ein Irrtum sein. Was soll ich Ihnen sagen? Meine Frau hat das Auto genommen. Außerdem kann ich Renaults nicht leiden. Ich habe keine Ahnung. Ja, was kümmert's mich? Sehen Sie zu, wie Sie mit Ihrer Karre klarkommen! für ein Irrenhaus. Früher war der letzte Sonntag im Juli heilig. Kein Mensch in der Stadt. Wer ist da? Machen Sie auf! Ich bin nackt. Aber ich sage Ihnen... Aufmachen! Nein. Das gibt's doch nicht. Sie... Du... Hilfe! Hilfe! Wir brauchen ein bisschen Wasser. Fürchte dich nicht, mein Lieber. Alles wird gut werden. Kein Grund, sich von der Angst überwältigen zu lassen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du... Ich bin tot. Aber das hier ist nicht das Paradies. Mörder! Mörder! Wollen Sie mich umbringen? Ich hätte es wissen müssen, dass... Ich bin noch nicht fertig. Nein. Ich bin Spezialist. Ich dachte, das hätten Sie verstanden. Genau. Oh, ich weiß sehr wohl, warum ich hier in Siena bin und was ich tun muss. Über das Geld sprechen wir später. Ich weiß jetzt noch nicht, wo und wie. Ja. Okay, ciao. Schlaf schön. Erstmal. Tja, ein kleiner Betriebsunfall. Buongiorno, dies ist der automatische Anrufbeantworter von Duccio und Marta Vanelli und ihrer zahlreichen Kinder. Wir freuen uns über eine Nachricht, aber wir versprechen nicht, euch zurückzurufen. Ciao! Wann entschließt du dich endlich, diese Spät-68er-Ansage zu ändern? Duccio, ich bin's, Martha. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Die Kinder fragen auch schon nach dir. Es regnet nicht mehr. Willst du nicht doch noch heute kommen? Bitte. In einer Stunde sind wir da. Wenn du willst, hole ich dich abends am Bahnhof ab. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, dass du allein bist. Ich weiß nicht, warum. Ein Gefühl, das dir sicher weiblich und dumm erscheint. Na gut, melde dich. Aber nicht auf dem Handy, der Akku ist leer. Wie meistens. Ach übrigens, ich habe heute Morgen unseren neuen Nachbarn getroffen. Er ist merkwürdig. Gefällt mir überhaupt nicht. Wie spät ist es? Es regnet nicht mehr. Wo bin ich? Was mache ich nackt in einem fremden Bett? Hat schon meine Lehrerin immer gesagt, dass ich mal verrückt werden würde. Was ist denn das? Nicht schlecht. Brot und Schinken. Eistee. Und wenn er vergiftet wäre? Ein Zettel. Kann kein Mensch lesen. Vielleicht eine wunderschöne Frau, die sich in mich verliebt hat und mich entführt hat, wie in den amerikanischen Filmen oder in Tausend und einer Nacht. Ich bin sogar nackt. Ich erinnere mich nicht. Aber ich... Oder ein verrückter Wissenschaftler, der mich zerstückeln will. Endlich der Hauch des Abenteuers. Schluss mit dem Mief der Provinz. Das Leben ist ein Tanz. Berauschen wir uns mit Eistee. Ah! So. Geschrien haben Sie nun schon, aber dieses Mal werden Sie nicht ohnmächtig. Das verbiete ich Ihnen. Ja, ich weiß, dir fehlt die Heimat. Das Meer, die Sanddünen, das Schwimmen im Meer. Aber hier in Siena ist es auch schön, auch wenn es mehr Staub gibt. Genau, versuch zu traben, langsam, langsam. Lass sehen, gleich geht's dir besser. Na komm. Na los. versuchen wir es. Ja, hier ist Schatten, na los. Bravo! Bravo, weiter so! Du wirst sehen, du wirst wieder gesund. Trotz dieses verdammten Kerls. Na los, komm! Ja! Yeah. Hey, hey! Hey, halt! Halt! Hey! Was war denn das? Mein lieber Duccio, weißt du, dass das Glück sich auch in Form eines Pferdes manifestieren kann? Sehr geehrter Herr, wenn Sie Lust und Kraft haben, mir zu begegnen, ohne zu schreien und ohnmächtig zu werden, sollten Sie wissen, dass Sie mich auf der anderen Seite der Glastüre antreffen. Ein Bademantel auf dem Stuhl. Aber ich will meine Sachen! Ach so, ich bin ja gar nicht zu Hause. Hören Sie? Wissen Sie, wie spät es ist? Hören Sie, ich gehe jetzt nach Hause. Geht nicht. Warum nicht? Das werden Sie wohl kaum verhindern. Pronto. Ah ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass es ein schwieriger Fall ist. Was? Eine Frau. Schön wär's. Ja, ja, natürlich ein Tier, aber von einer ganz besonderen Sorte. Ja. Ja. Ja, ich bin gleich fertig mit ihm. Ja. Okay, okay. Ja, bis dann. Ciao. Hören Sie! Ich kann nicht ewig mit dem Rücken zu Ihnen sprechen und obendrein durch eine geschlossene Tür. Na los, kommen Sie rein. Kommen Sie. Schaffen Sie es, mich anzusehen. Schön, schön. Lassen wir die Dinge, wie sie sind. Wie auch immer, Sie müssen jedenfalls hier bleiben. Wo bin ich? Sie haben mich entführt. Ich leide unter Klaustrophobie. Mein Handy ist jetzt aufgeladen. Ruf mich an, wenn du magst. Du bist sicher zum Essen ausgegangen. Wir regnen es nicht mehr, aber es ist ziemlich kalt und ich musste mit den Kindern schimpfen, weil sie baden wollten. Sie wollen dich alle grüßen. Alle zusammen. Papa, weißt du, dass Mimo im Auto eingeschlafen ist? Er hat geträumt, dass du tot bist, aber er hat nicht geweint. Meinung nach ist es schlimm. Das Pferd humpelt doch. Quatsch, das kann sehr gut laufen und noch gewinnen. Alles Schuld dieses Idioten. Kann der nicht pünktlich sein? Allerdings. Antworten Sie mir! Sie können mich nicht einfach so entführen! Ich will nicht sterben! Ihr habt nicht das Recht, mich umzubringen! Ich bin nicht reich! Räuber! Mörder! Mistkerl. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich habe einen Nervenzusammenbruch. Mir geht's nicht gut. Von Nervenzusammenbruch kann keine Rede sein. Ihnen geht es sehr gut und ich will eine Erklärung. Außerdem bin ich in Eile. Ich habe mich schon verspätet. Ich bin ziemlich empfindlich und ich ertrage es nicht, dass Sie jedes Mal ohnmächtig werden, wenn Sie mich anschauen, nur weil ich nicht Ihrem Frauenideal entspreche. Gut. Entschuldigen Sie. Macht es Ihnen was aus, wenn ich die Scherben zusammenkehre, während ich rede? Das beruhigt. Na bitte. Meine Familie ist ans Meer gefahren. Ich bin allein geblieben. Ach. Ich brauchte Zeit zum Träumen. Ich brauchte Ruhe. Na. Ich bin eingeschlafen und habe geträumt. Ach ja. Wissen Sie, seit einigen Wochen... Ja. Was sind Sie von Beruf? Sind Sie zufällig Psychoanalytiker? Nein. Ein Glück. Das glaube ich nicht. Also, seit 2 Wochen träume ich von meinem Schutzengel. Ach, ja. Aber nur, wenn ich tagsüber schlafe. Hm. Und tagsüber kann ich so gut wie nie schlafen. Verstehen Sie, die Arbeit, die Kinder. Ja, natürlich. Ich habe 5, haben Sie Kinder? Ja, na, fahren Sie fort. Einverstanden. Aber kehren Sie mir weiterhin den Rücken zu. Gleich erkläre ich Ihnen, warum. Ich fühle mich wie die Meduse. Haben Sie Angst, versteinert zu werden? Sind Sie Griechisch, Professor? Nein. Egal. Also alles fing vor 2 Monaten an. Mhm. Ich lag mit Grippe zu Hause. Wissen Sie die, die halb Sienna ins Bett gebracht hat? Ach die. Mhm. Mhm. Er ist immer im Begriff, mir etwas zu sagen und dann hält er inne. Nein. Da ist stets jemand oder etwas, das uns unterbricht. Ach. Das heißt, ich wache auf. Darum habe ich gedacht, dass wenn ich am letzten Sonntag im Juli allein zu Hause bleibe, uns niemand stören würde. Mhm, Sienna ist leer und ja, und dann sind Sie gekommen. Sie sind doch nicht etwa deswegen ohnmächtig geworden? Doch, in gewissem Sinne. Nein. Nein, in Wahrheit ist es etwas anderes. Als ich die Tür öffnete... Ich bitte Sie, drehen Sie sich noch nicht um. Wie in einer Soap-Opera. Einen Moment. Pronto. Ja. Ja, ja, es ist fast dunkel. Mein Auto ist zugeparkt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es ist eine Situation, aus der ich nicht einfach weg kann. Oh, Dio, bist du hartnäckig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich rufe später wieder an. Na, ja, gut. Gut, dann holt einen anderen. Okay, ja, okay, ciao. Wo es gerade am spannendsten ist. Also, haben Sie ein Glas Wein? Ich muss mir Mut machen. Bitte sehr. Geben Sie es mir. Nein, geben Sie es her! Ich wusste es. Ich schäme mich. Das ist doch krankhaft. Papierbecher habe ich leider nicht. Darf man wissen, warum Sie immer Glas zerbrechen? Das ist unglaublich. Es scheint fast so. Kennen Sie diese alte Erzählung? Die ist spanisch, glaube ich. Sind Sie Spanischlehrer? Nein. Sie handelt von einem Mann, der vor vielen Jahren... Sagen Sie, mögen Sie Geschichten? Wofür halten Sie mich? Meinen Sie, ich hätte nicht gemerkt, dass Sie das nur tun, um meine Blockade zu lösen? Ich bin schließlich kein Kind. Sie glauben wohl auch, dass Steuerberater alle Trottel sind. Ach, Sie sind Steuerberater? Ja. Sehen Sie, ein Treffer. Ich habe es auf Anhieb erraten. Dann sind Sie Priester. Nein! Na, ich bin nur neugierig. Und ich möchte das Ende Ihrer Geschichte erfahren. Da Sie aber zu neurotisch sind, um mir jetzt das Ende Ihrer Geschichte zu erzählen, erzähle ich Ihnen inzwischen eine. Wollen Sie mir zuhören? Kann ich Ihren Morgenmantel anziehen? Bitte, er steht ganz zu Ihrer Verfügung. Mir wird allmählich ein bisschen kalt. Ja, es ist ja bereits Abend. Aber schließen Sie um Himmels Willen nicht das Fenster. Sie haben eine merkwürdige Katastrophenbeziehung zu Glas. Oh, mögen Sie ein paar Spaghetti? Wäre nicht schlecht. Na, dann folgen Sie mir in die Küche. Sie drehen mir den Rücken zu, so werden Sie nicht durch meinen Anblick irritiert. Und wenn Ihnen danach ist, dann erklären Sie mir, warum ich Ihnen solche Angst mache. Soll ich das Radio anschalten? Tu 18 secondi per chi non credesse che siamo in diretta. Pianzi, venga a trovare. Le do l'indirizzo. Se vai ai contorni di una strategia nazionale per l'energia. Solo campo della vita nazionale in cui si possa dire che la musica per la pace. Na. Also, haben Sie jetzt Lust, diese Geschichte zu hören? Es ist die alte spanische Erzählung vom Glasmann. Sind Sie Schauspieler? Nein, nein, nein, ich bin kein Schauspieler. Ist Ihnen jetzt danach, die Geschichte über Glas zu hören? Wenn man bedenkt, dass ich schon den ganzen Tag Glas zerbreche, kann es ja vielleicht nicht schaden. Oh, pronto! Nein, hier ist nicht die Casa del Papagallo. Und selbst wenn, dann wäre am Sonntagabend wohl geschlossen. Oder rufen Sie hier nie wieder an. So, wissen Sie was? Wir ziehen einfach das Telefon raus. Sie holen sich einen Sessel, setzen sich mit dem Rücken zu mir und ich koche und erzähle, wie ein alter Großvater. Also... Vor langer Zeit, gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Spanien, kehrten 2 Adelige aus dem Krieg zurück und rasteten unter den Bäumen am Ufer eines Baches, um sich zu erfrischen. Als sie am Kiesbett des Flusses einen in Lumpen gekleideten Knaben trafen. Kühn und gleichzeitig scheu beschlossen sie, diesen als Burschen mitzunehmen, in jener begnadeten Zeit, als es noch nicht viele Vorschriften für Adoptionen gab. Es war eine glückliche Entscheidung, denn der Knabe, er hieß Thomas, tat alles zu ihrer Zufriedenheit und zeigte das ganze Leben lang Dankbarkeit. Als er erwachsen war, wiesen sie ihm eine kleine Rente zu, die es ihm erlaubte, nach Salamanca zu gehen und an der Universität zu studieren, so wie es sein großer Traum war. Thomas studierte und studierte. Es schien, als ob nichts anderes für ihn existierte als sein Studium. Und die Bücher waren wie eine Wand, die ihn vor der Welt abschirmte und schützte. Alles schien so ruhig und geordnet zu verlaufen. Bis eines Tages... Sind Sie eingeschlafen? Wofür halten Sie mich? Nur die Eitelkeit des Erzählers. Also... Bis eines Tages, wie in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht, genau im Palast gegenüber eine arabische Dame von außergewöhnlicher Schönheit einzog. Das Echo ihrer Feste hallte wieder bis in die dunkelsten Gassen des Viertels. Bis spät in die Nacht hinein hörte man die Musik, die Tänze, das Gelächter. Und als die schöne Dame durch die Vorhänge ihres Fensters den jungen und hübschen Thomas erblickte, Tag für Tag über seine Bücher gebeugt, verliebte sie sich maßlos in ihn, verführt durch die merkwürdigen Geister, die zuerst vom Verstand und dann vom Körper Besitz ergreifen. Und sie tat alles, um ihn zu erobern. Auch Thomas hatte die wunderschöne Dame bemerkt. Aber, jungfräulich wie er war, tat er alles, um ihr aus dem Weg zu gehen, weil er sich vor dem Leben fürchtete und somit vor der Frau mehr als vor allem anderen in der Welt und glaubte einmal mehr, sich hinter seiner Arbeit vor der Welt schützen zu können. Also ließ sie eines Tages von ihrer dunkelhäutigen Dienerin Quittenmarmelade zubereiten, mischte einen Liebestrank hinein und schickte sie dem jungen Mann. Der kostete einen kleinen Löffel davon und fiel in einen Starrkrampf, bei dem er tagelang zwischen Tod und Leben schwebte. Nutzlos war die unerfahrene Medizin jener Zeit, umso mehr, als sein Diener Sancho, der von der magischen Quittenmarmelade mehr als ein halbes Glas verschlungen hatte, nicht die geringsten Symptome zeigte. Schließlich, nach Gottes Willen, stand Thomas eines Tages von seinem Bett auf. Körperlich war er völlig geheilt, aber sein Geist war Opfer eines einzigartigen Wahns. Fasst mich nicht an! Fasst mich nicht an! Wollt ihr mich denn zerbrechen? Zurück! Ich bin nicht wie all die anderen. Ich bin nicht aus dem gleichen Material gemacht. Ich bin anders. Denn ich bin aus Glas. Ich habe immer gefühlt, dass in mir ein zerbrechlicher, verletzlicher Teil ist. Ich habe ihn versteckt, verschleiert, geschützt, vor mir selbst und vor der Welt. In der Hoffnung, dass niemand ihn entdecken würde. Nun hat dieser Teil Oberhand gewonnen. Ich habe zu viel gemacht. Zu viel. Jetzt werde ich nicht mehr studieren, kämpfen oder arbeiten. Ich bin zu empfindlich. Ich bin aus Glas. Ich möchte, dass die Wände meines Zimmers gepolstert werden. Und auf mein Bett sollen 3 Matratzen aus Federn. 3. Ich werde nur Wasser trinken, nur Gemüse essen. Dass mich nur niemand berührt. Dass sich mir niemand nähert. Ich bin aus Glas. Alles kann mich zerstören, zerbrechen, verletzen, verschrammen, trüben, beschmutzen. Mir geht es schlecht. Sehr schlecht. Für immer. Der Mann blieb lange Zeit seinem Wahn verhaftet. Ein freundlicher Wahn jedoch, so dass vor allem die Jungen aus dem Viertel anfingen, ihn zu mögen und ihn um Hilfe zu bitten bei ihren Studien, auch wenn sie sich einen Spaß daraus machten, ihn zu erschrecken, indem sie ihm drohten, ihn mit diesem oder jenem zu bewerfen oder zu sehen, wie er bei jedem aufziehenden Gewitter blass wurde. Bald machte jedoch der Ruf seiner geistreichen Antworten, seines Witzes und seines seltenen Schicksals die Runde in ganz Spanien. Verbreitet durch die Puppenspieler, die in jener Epoche auch noch Ärzte und Zahnzieher waren. Und so kam es, wie in jeder ernstzunehmenden Geschichte, dass der König den Befehl erließ, dass Thomas ihm vorgestellt würde, und er sandte eine Kutsche, um ihn holen zu lassen, denn der Weg war sehr weit. Doch Thomas weinte und war verzweifelt, glaubte er doch, in Stücke zu zerbrechen auf der langen Reise. Was der Herrscher wünschte, wäre also sein Tod. Der pfiffige Kutscher aber hatte einen genialen Einfall. Er füllte die Kutsche mit Murano-Glas und böhmischem Kristall, so fein wie Seifenblasen. Wenn diese nicht zerbrechen, würde auch Thomas nicht in Scherben gehen. Die ersten Tage der Reise waren ein wahres Martyrium. Wehklagen, Seufzer und Kontrollen der zerbrechlichen Fracht. Aber dann vergaß Thomas allmählich seine Einbildung und merkte gar nicht, wie er beim Palast ankam, inmitten einer riesigen Menge von Kisten, die nichts als Scherben enthielten. Der Herrscher machte ihn jedoch darauf aufmerksam und ernannte ihn schließlich zu seinem Ratgeber. Und so kam unser Held Tag für Tag wieder mehr auf den Boden zurück und begann zu leben, wie früher, ja besser. Und man kann sich denken, dass eines Tages... Ich weiß, ich habe dich eine Weile allein gelassen. Und heute hatte ich dir versprochen, den ganzen Tag bei dir zu bleiben. Du hattest dich extra von allen Verpflichtungen freigemacht. Aber ich habe den Eindruck, dass es jemanden gibt, der meine Rolle sehr gut ausfüllt. Aber du willst von mir die Antwort wissen, wie du aus deinem Tunnel herauskommst, als Mann, der auf die süßen 50er zueilt. Nun gut, schauen wir mal, wie ich mich dir verständlich machen könnte. Hat die Geschichte gefallen, Freundchen? Hände hoch und jetzt umdrehen. Wenn du nochmal ohnmächtig wirst, schieße ich. Besser noch, ich schieße in jedem Fall. Aber vorher schau mir wenigstens einmal ins Gesicht. Erkennst du mich wieder? Jod, hör auf, ihn zu erschrecken. Na los, beeil dich! Sieht aus, als würde es ihm besser. Ja, viel besser zum Teufel. Dieser Versager von Tierarzt mit seinen ganzen Ausreden. Ja, eine Frau im Spiel ist. Angst? Ich bin vielleicht neurotisch, aber noch lange nicht bescheuert. Ein Dosenöffner macht nicht dasselbe Geräusch wie eine Pistole. Bravo! Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Allerdings. Ich möchte aber zuerst nach Hause gehen, mich anziehen. Sie sind der neue Nachbar. Stimmt's? Na. Genau. Und die Schlüssel? Was ist passiert? Wollen Sie es mir erklären? Heute Morgen musste ich dringend weg. Aber mein Auto war von Ihrem Auto zugeparkt. Da war Ihre Adresse auf einem Kärtchen auf der Ablage. An der Sprechanlage haben Sie mir ziemlich unfreundlich geantwortet. Darum bin ich hochgekommen. Ich habe an der Tür geklingelt, Sie haben geöffnet, mich angeschaut und sind ohnmächtig geworden. Ich habe Sie in meine Wohnung geschleppt. Ich konnte Sie ja schließlich weder allein lassen, noch Ihre Wohnungstür sperrangelweit offen lassen. So habe ich die Tür zugemacht, aber erst später fiel mir ein, dass Sie, völlig nackt wie Sie waren, keine Schlüssel haben konnten. Von Zeit zu Zeit wurden Sie wach, schlugen irgendwas aus Glas kaputt, sahen mir ins Gesicht und wurden wieder ohnmächtig. Ich wusste gar nicht, dass ich so hässlich bin. Nein, im Gegenteil. Sie sehen genau aus wie mein Schutzengel. Oh, das fehlte gerade noch. Und Finger weg von den Gläsern, das mache ich. Sind Sie zufällig Klempner? Machen Sie das immer so, wenn Sie enttäuscht sind? Oh, kümmern Sie sich nicht darum. Mein Gast hat ein miserables Verhältnis zu Glas. Ich nehme den Besen. Gute Idee. Was sagten Sie, Signora? Manchmal sind die Männer enttäuscht. Es scheint so, als ob meine Stimme nicht mit dem Rest übereinstimmt. Dass sie besser ist, meine ich. Vielleicht, weil ich als Synchronsprecherin gearbeitet habe. Offensichtlich erwarten Sie Marilyn und dann sind Sie enttäuscht. Doppelt enttäuscht, zum einen wegen des Aussehens, zum anderen wegen des Alters. Und dann werden Sie ohnmächtig, ja? Wie bitte? Nichts, ein Witz. Sehr geistreich. Beachten Sie ihn gar nicht. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie die späte Störung. Ich habe Licht durch das Fensterchen über der Tür gesehen. Sie sind so romantisch, diese blauen Scheiben. Finden Sie nicht? Ja, natürlich. So, also... Ich bin spät vom Meer nach Hause gekommen und habe einen Rohrbruch vorgefunden und die Wohnung steht unter Wasser. Ich hasse Feuchtigkeit, vor allem bis zum Knöchel. Sind Sie zufällig Klempner? Nein! Weder Psychiater, noch Spanischlehrer, noch Klempner. Ich habe eine völlig andere Arbeit, oder wenigstens hatte ich eine. Denn ich bin 24 Stunden zu spät dran für den wichtigsten Auftrag meiner Laufbahn. Jetzt muss ich vielleicht aufhören und um Almosen betteln. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Man ist nie spät genug dran. Nicht mal bei den Zügen. Wir rennen und rennen und denken nicht daran, dass es danach noch einen anderen Zug gibt. Aber mit den Menschen ist es nicht dasselbe. Meinen Sie nicht? Ah, Vielleicht habe ich deswegen alle meine Verlobten mit der Zeit verloren. Stellen Sie sich vor, eine Zeit lang hatte ich 3 gleichzeitig. Die meiste Zeit haben wir nur telefoniert. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Es ist gut für die Haut. Ja, ja, ganz sicher. Also, Signora, das hier ist die Nummer des Notdienstes. Die sind in 7 Minuten da, zu moderaten Preisen. Steht hier. Auf Wiedersehen, Signora. Ich heiße Pauline. Französisch. Ich wohne im 3. Stock. Na, na, na, na. Sind Sie immer so unfreundlich mit dem schönen Geschlecht? Es ist das erste Mal, dass mir ein nackter Mann in die Arme fällt. Wenn Sie es wissen wollen. Na, ich will Ihnen nichts vormachen. Das ist nicht wirklich das erste Mal, aber es waren Ausnahmen. Ich bin Witwer von einer Frau, die ich verehrt habe und noch verehre. Ich habe 4 Kinder und 6 Enkelkinder. Sind Sie jetzt beruhigt? Was haben Sie jetzt bloß? Was ich habe? Ich habe genug von Ihnen und Ihrem Tralala. Sie ruinieren meinen Sonntag und meine Arbeit, werden ohnmächtig wie La Traviata, machen alles kaputt. Jetzt fangen Sie auch noch an, rumzumeckern. Hat man Ihnen eigentlich nie etwas von menschlicher Kommunikation erzählt? Wollen Sie jetzt vielleicht mal Tiefluft holen und sprechen, anstatt unerträgliche Halbsätze zu stammeln? Und wollen Sie endlich mal aufhören, mich verstohlen anzusehen, wie eine Dame aus dem vorigen Jahrhundert mit Hütchen und Schleier? Was denken Sie, was passiert? Dass mir Hörner wachsen wie Belzebub oder Zähne von irgendeinem... Ach, sind Sie zufällig Vampir? Oh, Freund, du hast gesiegt. Haben Sie noch 10 Minuten Zeit für mich? Ja. Ich habe schon seit langer Zeit keinen Freund mehr gefunden. Oh, wenn das Madame Pauline ist, die den Klempner sprechen möchte, dann bringe ich sie um. Pronto. Hallo? Ja, oh, fein. Geht's ihm besser? Schön, schön. Gut, ja, natürlich komme ich. Aber, oh komm, hör doch auf, was heißt hier Vögeln? Vergiss es, ja? Nein, jetzt ist Mitternacht, komm morgen um 5 vorbei und hol mich ab, ich bin ohne Auto. Ach, was Blödsinn, geschenkt, für wen hältst du mich? Nein, ach, hör doch, zur Hölle mit dir und deinem Teufel des Südens, ciao! Vielleicht hat die Signora aus dem 3. Stock recht, es gibt immer noch einen späteren Zug. Nun gut, jetzt zu uns beiden. Ich habe nicht 10 Minuten für Sie. Ich habe 5 Stunden. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, dass der Glaser mir morgen ein Abonnement anbieten wird. Ich habe dich nicht mehr um 3 Uhr nachts angerufen seit unserer Verlobungszeit. Ich wohnte damals in Paris. Erinnerst du dich? Jetzt wirst du denken, dass ich eine von diesen ängstlichen Ehefrauen geworden bin, über die wir uns als Verlobte immer lustig gemacht haben. Aber, Tutschu, ich habe dich so verloren erlebt in den letzten Monaten. So verschreckt. So als wenn sich ein Abgrund vor dir aufgetan hätte. Du sollst wissen, dass ich dich immer noch liebe und dass mein Großvater, der sizilianische Bauer, hat immer gesagt, gute Zeiten und schlechte Zeiten dauern nicht alle Zeit. Ich hatte so gehofft, dich zu wecken, aber vielleicht hast du das Telefon ausgeschaltet. Ach, Tutschu, ich vergaß, ich habe das große Auto genommen. Das hast du gemerkt, ja? Den Renault von meiner Schwester habe ich nicht mal gut geparkt. Ich dachte, du machst das. Wen sollte er schon stören? In Siena ist ja jetzt niemand. Kuss. Das ist der Tag der Unterbrechungen, selbst mitten in der Nacht. Ein Wahnsinn. Ich bin nicht aus dem Grund gekommen, den Sie vermuten. Und auch nicht, um mir nur das zu sagen. Der Klempner ist gekommen. Ein schöner Mann, kräftig, diese Muskeln, alles an seinem Platz. Danach habe ich ihn die Treppe runtergebracht. Der Arme hatte so viele Sachen zu schleppen. Er ist über alle Fußmatten gestolpert. Und als ich wieder hochging, habe ich diesen Schlüsselbund gefunden auf Ihrem Treppenabsatz. Und da dachte ich, dass... Ja, meiner ist das nicht. Aber meiner. Oh, danke. Martha lässt ihn immer unter der Matte. Endlich der Wohnungsschlüssel. Ciao, ciao. Bitte, jetzt sind Sie wieder frei. Ich wollte Sie schließlich nicht kidnappen. Verzeihen Sie mir, ich wollte reden. Es lag nicht an Ihnen. Ich konnte nicht. Ich fühlte mich gefangen. Ich begleite Sie zur Tür. Oh, was für ein Quälgeist. Hinterlässt mir das Haus in Scherben und verschwindet mit seinem Geheimnis. Das es sicher gar nicht gibt. Lass mich 3 Stunden schlafen. Das ist besser. Mein lieber Träumer, endlich komme ich, wirst du sagen. Begleitet von einem Grillenzirpen, wie es sich für einen Nachmittag gehört und nicht für eine Sommernacht. Was willst du machen? Wir Schutzengel haben seltsame Gesetze. Jetzt komme ich also endlich nach einem Tag voller Gewitter, Ohnmachten und Scherben. Warum nicht eher, wirst du sagen? Weil... Signore? Signore? Machen Sie auf! Ich bin Ihr Nachbar! Der von gegenüber! Der von vorhin! Signore? Ach ja. Hallo? Signore, bitte warten Sie. Ach, Sie. Na, guten Morgen. Sehen Sie, diesmal gelingt es mir, rauszufahren. Na, schauen Sie her, das Auto war durch diesen Renault blockiert. Von wem mag der nur sein? Von meiner Frau. Aber gestern... Ich habe gelogen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe ihn eben umgesetzt. Verzeihen Sie mir? Ja, das mit dem Auto... Ja. Dass Sie nichts erzählt haben. Nicht. Es ist ein Verbrechen gegen die Freundschaft. Geben Sie mir 5 Minuten. Eine Zigarettenlänge. Ja, ich rauche morgens nicht. Das heißt, ich rauche eigentlich gar nicht mehr. Geben Sie mir eine Zigarette. Oh. Wie schön diese Stadt bei Sonnenaufgang ist. Die Türme, die Mauern. Die Gärten. Der Traum des Mittelalters. Eine Märchenprinzessin. Ich möchte nicht mehr woanders wohnen. Ich habe die Orientierung verloren. Es passierte im letzten Sommer. Es war 3:30 nachmittags, ich schlief. Plötzlich wachte ich auf. Ich hatte große Angst, vor allem. Ich habe jeden Bezugspunkt verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich war, was ich tat, wohin ich ging. Ich hatte Angst zu sterben. Panikattacke. Wie alt sind Sie? Oh, ich weiß Ihren Namen gar nicht. Duccio. Ich bin Ivano. Wie alt sind Sie, Duccio? 49. Das Schiffbruchalter. Tja. Erledigt? Bin ich erledigt? Nur die Lebenden erleiden Schiffbruch. Die anderen ertrinken. Und womöglich merken sie es nicht einmal. Der Schiffbrüchige aber fängt ganz von vorne an. Langsam. Wie Robinson Crusoe. Ganz unten. Jeden Tag gräbt er ein Stückchen um. Wenig Theorie, einfache Sachen. Nur die Gegenwart zählt. Haben Sie es auch erlebt? Ich bin 10 Jahre älter als Sie. Sehe ich wie ein Ertrunkener aus? Nein. Aber ich werde bald umgebracht, wenn ich heute auch zu spät komme. Auf Wiedersehen, Duccio. Wiedersehen. Und danke für Ihre Freundschaft. Das ist eine ausgezeichnete Kur. Mir hat es auch gut getan. Sich in den anderen wiederzuerkennen, ist der wesentliche Teil der Kur. Und mit dieser feierlichen Behauptung verabschiede ich mich diesmal wirklich. Was sind Sie von Beruf? Genau das Richtige für Sie. Ich bin Tierarzt, Sie Esel. Und ich beeile mich, um den Teufel des Südens, den besten Heißblüter des Palio di Siena, zu kurieren. Esel, so ein Flegel. Lass ich mich von einem Tierarzt heilen. Ich, der ich nie zum Psychoanalytiker wollte. Ein Scherz. Mach dir nichts draus. Ach, bist du endlich wieder da? Seit 2 Tagen warte ich auf dich und spiele seitdem die Rolle eines Irren. Die Rolle? Was denn für eine Rolle? Du hast einen Freund gefunden. Man muss sich stets ein wenig entblößen, um einen Freund zu finden. Übrigens auch, um sich zu verlieben. Also was das betrifft, so hatte ich nicht mal Unterhosen an. Ich spreche von der Seele, das weißt du genau. Aber ich will dir ein kleines Treuegeschenk machen. Eine Technik, um mich zu finden, wann immer du willst. Schließe die Augen. Ist es Magie? Schließ die Augen. Zähle. Warum? Eins. Aber... Eins. Eins. Zwei. Zähle und atme. Zwei. Drei. Drei. Atme. Du lebst. In Siena, an einem Regentag. Hörspiel von Dalberto Fei, aus dem Italienischen von Renate Lampen. Komposition Andreas Bick. Duccio, Michael Mertens. Ivano, Cornelius Obonia. Angelo, Santiago Zisma. Marta, Uta Halland. Pauline, Franziska Trögner. Thomas, Matthias Walter. Und Hans Zibinski, Andreas Erfurt, Luise Klingsporn, Lukas Klingsporn, Claudius Lünstedt, Gregor Schmidt-Branden, Paul Schmidt-Branden und Götz Schulte. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Karina Lüttke, Regie Götz Nalepa. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.